Das Imperium rückt an. Karthago war an Kriege gewöhnt. Die Karthager hatten einen Hafen und einen Markt gebaut, um Händler aus fernen Regionen willkommen zu heißen. Aber sicherheitshalber hatten sie auch eine Mauer um ihre Stadt gezogen. Sie prägten Münzen aus Gold und Silber, aber sie gossen auch Schwerter aus Eisen. Karthago zog Kaufleute aus weiter Ferne an, aber auch viele Feinde. Die Römer waren die schlimmsten Feinde Karthagos. Wahrscheinlich kennst du sie längst, oder? Sie haben eines der größten Reiche der Geschichte aufgebaut. Das Römische Reich, auch Römisches Imperium genannt. Aber was ist eigentlich ein Imperium? Ein Imperium entsteht, wenn ein Volk viele fremde Völker erobert und sie unter seine Herrschaft zwingt. Die Römer eroberten hunderte fremder Völker und zwangen sie, ihre Befehle zu befolgen und jede Menge Steuern an Rom zu zahlen. Wenn die fremden Völker erstmal Teil des römischen Imperiums waren, begannen sie nach einer Weile Latein zu sprechen. Das war die römische Sprache. So kam es, dass Latein extrem wichtig wurde. Sogar heute noch wird es in verschiedenen Ländern verwendet. Für Sprüche auf Banknoten oder um Viren oder Menschen zu bezeichnen. Im Lateinischen bedeutet Virus Gift und Homo, der wissenschaftliche Name für den Menschen, ist einfach das lateinische Wort für Mensch. Neben dem Römischen Reich gab es noch viele andere Reiche. Ein chinesisches, ein arabisches, ein spanisches und ein britisches. Deshalb sprechen heute auch so viele Menschen auf der Welt Chinesisch, Arabisch, Spanisch und Englisch, die Sprache des Britischen Reiches. Ganz gleich, wo du heute wohnst, einige deiner Vorfahren lebten wahrscheinlich in einem dieser Reiche. Die Römer wollten auch Karthago zu ihrem Reich hinzufügen und führten deshalb mehrere Kriege gegen die Karthager. Im größten dieser Kriege gewann der karthagische Feldherr Hannibal viele Schlachten und zog mit seiner Armee und seinen Kriegselefanten bis vor die Tore Roms. Aber am Ende besiegten die Römer ihn doch. Und dann kehrte die römische Armee den Spieß um und näherte sich den Toren Karthagos. Nach dem Sieg über Hannibal war Rom zwar viel stärker als Karthago, aber Karthago war immer noch eine große und reiche Stadt. Es verfügte über viele Soldaten, Zehntausende solider Eisenschwerter, Dutzende schlagkräftiger Kriegsschiffe und etwa 2000 große Kriegsmaschinen. Diese Kriegsmaschinen hießen Katapulte und bestanden aus Eisen und Holz. Sie konnten große Steine hunderte Meter weit schleudern und damit ganze Häuser und Schiffe zerstören. Die Römer wussten, dass es schwierig werden würde, Karthago allein mit Gewalt zu erobern. Also überlegten sie sich einen Trick. Sie machten der Stadt ein Friedensangebot unter der Bedingung, dass die Karthager zuerst alle Waffen abgaben. »Wozu braucht ihr noch Waffen, wenn wir Frieden haben?«, sagten die Römer. Doch die Karthager waren skeptisch. Sie trauten den Römern nicht zurecht. Andererseits hatten sie genug vom Krieg, und ihnen war klar, dass die Römer diesmal überlegen waren. Also nahmen sie das Friedensangebot an. Sie sammelten ihre Schwerter, Kriegsschiffe und Katapulte ein und zerstörten sie oder übergaben sie den Römern. Nachdem alle Waffen aus dem Verkehr gezogen waren, sagten die Römer, »Oh, wir haben ganz vergessen, euch zu sagen, dass es noch eine weitere Bedingung gibt. Wir schließen nur dann Frieden, wenn ihr eure Stadt verlasst und woanders hinzieht. Dann brennen wir Karthago nieder und ihr könnt euren Frieden haben.« Die Karthager waren fassungslos. Sie liebten ihre Stadt, die seit Jahrhunderten ihre Heimat war. Sie liebten die Straßen, in denen sie sich trafen und plauderten. Die Plätze, auf denen sie schon als Kinder gespielt hatten, die Tempel, in denen sie zu Baal und Tanit beteten, die Strände, an denen sie Muscheln sammelten und den bunten Markt, auf dem sie Schuhe und vergorene Fischsoße kauften. Das alles wollten sie nicht aufgeben.